Ersten Rufe nur. Gibt es jemanden, der dir antwortet? Zu wem von den Heiligen willst du gehen? Zweiter, denn Ärger tötet den dummen Menschen. Und Wut tötet den unvernünftigen Menschen. Dritter, ich sah, wie ein dummer Mensch stark wurde. Aber plötzlich wünschte ich seiner Familie Unglück. Vierter, seine Kinder bekommen keine Hilfe. Sie werden im Tor schlecht behandelt. Niemand rettet sie. Fünfter, hungrige Menschen essen seine Ernte. Sie holen sie sogar aus den Dornen. Durstige wollen seine Dinge haben. Sechstes, Unglück kommt nicht aus dem Staub. Leid wächst nicht aus der Erde. Siebter, nein, der Mensch ist für Leid geboren. So wie Funken nach oben fliegen. Achter, ich würde zu Gott, dem Allmächtigen, gehen. Ich würde ihm mein Problem sagen. Neunter, er tut große Dinge, die man nicht verstehen kann. Er tut auch viele Wunder. Zehnter, er gibt der Erde Regen. Er sendet Wasser auf die Felder. Elfter, er macht einfache Menschen wichtig. Traurige Menschen bekommen große Hilfe. Zwölfter, er macht die Pläne von schlauen Menschen kaputt. Ihre Hände können nichts Gutes tun. Dreizehnter, er fängt kluge Menschen mit ihren eigenen Tricks. Die Pläne der Betrüger scheitern schnell. Vierzehnter, sie finden Dunkelheit am Tag. Sie tappen mittags wie in der Nacht. Fünfzehnter, er rettet die Armen vor dem Schwert. Er rettet sie vor ihrem Mund und vor der Macht der Starken. Sechzehnter, so bekommen schwache Menschen Hoffnung. Böse Menschen schweigen dann. Siebzehnter, glücklich ist der Mann, den Gott erzieht. Lehne die Lehre des Allmächtigen nicht ab. Achtzehnter, er verletzt, aber er heilt auch. Er schlägt, und seine Hände machen gesund. Neunzehnter, er rettet dich aus 6 Gefahren. In 7 Gefahren passiert dir nichts Schlimmes. 20. Bei Hunger rettet er dich vor dem Tod. Im Krieg rettet er dich vor dem Schwert. 21. Du bist sicher vor bösen Worten. Du musst keine Angst haben, wenn Zerstörung kommt. 22. Du kannst über Zerstörung und Hunger lachen. Du musst wilde Tiere nicht fürchten. 23. Du hast Frieden mit den Steinen auf dem Feld. Die wilden Tiere sind deine Freunde. 24. Du wirst sehen, dass dein Haus sicher ist. Du schaust dein Zuhause an und vermisst nichts. 25. Du wirst sehen, dass du viele Kinder hast. Deine Kinder sind wie das Gras auf dem Feld. 26. Du wirst alt und stirbst in Frieden. Wie eine reife Ernte zur richtigen Zeit gesammelt wird. 27. Das haben wir herausgefunden. Es ist so. Höre es und denke gut darüber nach.